Warum heißt das Vater unser Gebet des Herrn? Das Vater unser heißt Gebet des Herrn eben deswegen, weil es uns Jesus Christus selbst mit eigenen Worten gelehrt hat. Deswegen heißt das Gebet des Herrn Jesus Christus.